Estáis escuchando Contrabanda FM, una voz libre en el mundo poco libre. Niemandsland. Willkommen. Die Hitzewelle ist da. Dank der Regenfälle im Mai strotzen Palmen und Platanen vor grüner Kraft und Blätterwerk. Barcelona liegt heute unter einem makellos blauen Himmel. Hier und da weht eine leichte Brise durch die Straßen, die vom Meer die Hügel heraufführen. Flugzeuge im Himmel über dem Meer. Sie kommen im Minutentakt, bringen das Fun City People Publikum aus allen Gegenden der Welt herbei. Und die Zeitungen berichten heute von einem neuen Mietpreisrekord. Mein Weg zum Radio führt mich über die Plaza Catalunya. Dort, wie immer, Touristen stören Touristen. Shopping in Barcelona. Völker der Welt kauft in dieser Stadt. Barcelona Fun City Blues im Sommer. Über dem heißen Asphalt zittert die Luft. Zwei Tauben picken an der Ecke Pelayo in einer Kotzlache. Da sind jemandem die Falafel oder die Chicken Fingers nicht bekommen. Barcelona Fun City, Nails, Carrot Cake, Coffee to Go Kultur. Kein Bourgeois ist unschuldig, ningún burgués es inocente, hat jemand an die Sparkassenwand gesprüht. Ein Schwarm von Touristen auf Fahrrädern kommt durch die Menge gerauscht. Ich zähle 18 Dänen, nein, Holländer und Holländerinnen. Drüben Polizei, Mossos, sie umringen zwei Kakos. Offenbar liegt ein Handyklau vor. Der soll ja bald mit 1 bis 3 Jahren Gefängnis bestraft werden. Barcelona Fun City Blues im Juli. Das Buchhandlungssterben im Zentrum geht weiter. Stock Jibris in der Calle Condal hat nach 50 Jahren die Tore geschlossen. Auch die kleine Antiquariatsbuchhandlung gegenüber dem Palau de la Musica in der Alta San Pera macht die Tore zu. Die feministische Buchhandlung Prolek ist ja schon seit Monaten verschwunden. Und die religiöse, esoterische kleine Bücherstube zwischen dem Paki-Supermarkt gegenüber dem Hutgeschäft ist auch zu. Der Besitzer ist unverhofft verstorben. Ich erfahre von einem Radiokollegen, dass der Mann 10 Tage tot in seiner Wohnung gelegen hatte. Niemand wird den Laden weiterführen, wollen und können. Barcelona Fun City Blues. Bald wird dort ein Fresslokal, ein Nagelstudio oder eine Fresh Bakery für Angelsachsen aufmachen. Barcelona im Sommer, Verano. Im Raval riechen die Straßen nach Bratfett und Kloaken. Asiatische Fahrradboten sausen mit ihren Leichtmotorfahrrädern durch die Gassen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich heiße Sie willkommen in einem neuen Niemandsland. Spezial Sommerausgabe Juli 2024. Ein paar Zitate vielleicht zum Einstimmen. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen, denn andere Wasser strömen nach. Das sagte Heraklit, der griechische Philosoph, der lebte im Jahr 540 vor Christus. Und der Schauspieler und Sänger Charles Aznavour hat einmal gesagt, Nostalgie ist die Sehnsucht nach der guten alten Zeit, in der man nichts zu lachen hatte. Auch George Bernard Shaw ist auf meinem Niemandslandkalender hier. steht Demokratie, ist die Wahl durch die beschränkte Mehrheit anstelle der Ernennung durch die bestechliche Minderheit. Und der Bergsteiger Reinhold Messner sagte einmal, wir steigen nicht auf Berge, um Gipfel zu erreichen, sondern heimzukehren in eine Welt, die uns als neue Chance, als ein nochmals geschenktes Leben erscheint. Frank Lloyd Wright sagte, Fernsehen ist Kaugummi für die Augen. Und Indira Gandhi, die äußerte, mit geballten Fäusten kann man sich nicht die Hände reichen. Das könnte man den Kriegsparteien zuschreien. Ich glaube, man sollte überhaupt nur noch solche Bücher lesen, die einen beißen und stechen. Franz Kafka. Wir befinden uns ja im 100. Jahr Franz Kafka, sein Todestag war am 3. Juni 1924. Der deutschsprachige Schriftsteller Franz Kafka starb am 3. Juni 1924 in Kirling bei Wien. 1883 wurde er in Prag geboren. Seine meist posthum veröffentlichten Werke sind Zeugnisse einer rätselhaften, bedrohlichen Welt. Und noch einen Geburtstag gibt es zu feiern, den Geburtstag der Brecht-Sängerin Gisela May. Die wurde am 31. Mai 1924 geboren. Hier ist ihre Stimme, Gisela May. Sie singt aus der Drei-Groschen-Oper das Lied von der Unzugänglichkeit menschlichen Strebens. Gisela May mit dem Studioorchester Berlin, dirigiert von Henry Kretschill. Aufgenommen am 18.09.1987. Das Lied von der Unzulänglichkeit menschlichen Strebens. Der Mensch lebt durch den Kopf, der Kopf reicht ihm nicht aus. Versuch es nur, von deinem Kopf lebt höchstens eine Laus. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlau genug. Niemals merkt er eben allen Lug und Trug. Ja, mach nur einen Plan, sei nur ein großes Licht und mach dann noch einen zweiten Plan, gehen tun sie beide nicht. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht schlecht genug, doch sein höheres Streben ist ein schöner Zug. Ja, renne nur nach dem Glück, doch renne nicht zu sehr, denn alle rennen nach dem Glück, das Glück rennt hinterher. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht anspruchslos genug, drum ist all sein Streben nur ein Selbstbetrug. Der Mensch ist gar nicht gut, drum hau ihn auf den Hut. Hast du ihn auf den Hut gehaut, dann wird er vielleicht gut. Denn für dieses Leben ist der Mensch nicht gut genug. Darum haut ihn eben ruhig auf den Hut. Isabel Allende sagte einmal, Musik ist eine universelle Sprache. Die deutsche Sängerin Gisela May wurde am 31. Mai 1924 in Wetzlar geboren und sie starb am 2.12.2016 in Berlin. Sie wurde berühmt als Interpretin der Lieder aus Stücken Bertolt Brechts. Die Tochter des Schriftstellers Ferdinand May, der lebte von 1896 bis 1977, und der Schauspielerin Käthe May, die lebte von 1898 bis 1969, absolvierte 1942 bis 1944 die Leipziger Schauspielschule. Ihr Bruder fiel im Zweiten Weltkrieg. Ihr erster Klavierlehrer, der Widerstandskämpfer Alfred Schmidt Sass, wurde von den Nationalsozialisten hingerichtet. Und zwar im Jahr 1943. Ab 1951 spielte Gisela May in Ost-Berlin am Deutschen Theater. Von 1962 bis 1992 gehörte sie dem Berliner Ensemble an. 1983 bis 1989 moderierte sie im DDR-Fernsehen ihre Show Pfundgrube. Achtung, Pfundgrube mit PF geschrieben. Noch mit 89 Jahren stand sie auf der Bühne der Komischen Oper Berlin. Mit ihrer kraftvollen, vielseitigen Stimme sang sie nicht nur die Lieder aus Brecht-Stücken, sondern unter anderem auch von Erich Kästner, von Jacques Brel und Mikis Theodorakis. Von ihren zahlreichen Schallplatten wurde ihre Einspielung der Sieben Todsünden der Kleinbürger von Brecht Weil 1968 in Paris mit dem Grand Prix du Disque ausgezeichnet. Noch einmal willkommen im Niemandsland. Mein Name ist Detlef Jeskert. Ich begrüße Sie zu dieser Sommersendung. Es ist ein wunderschöner, warmer, ja, bis schwüler Sommertag hier im Zentrum von Barcelona in der Calle Reina Amalia. Ballade von der sexuellen Hörigkeit. Da ist nun einer schon der Satan selber, der Metzger er und alle anderen Kälber, der frechste Hund, der schlimmste Hurentreiber. Wer kocht ihn ab, der alle abkocht, Weiber? Ob er will oder nicht, er ist bereit, das ist die sexuelle Hörigkeit. Er hält sich nicht an die Bibel, er lacht übers BGB, er meint, er ist der größte Egoist, weiß, dass wer ein Weib sieht, schon verschoben ist. Drum duldet er kein Weib in seiner Nähe. Er soll den Tag nicht vor dem Abend loben, denn vor es Nacht wird, liegt er wieder droben. So mancher Mann sah manchen Mann verrecken, ein großer Geist blieb in der Hure stecken. Und dies mit Ansahn, was sie sich auch schwuren, als sie verreckten, wer begrub sie? Huren. Ob sie wollen oder nicht, sie sind bereit, das ist die sexuelle Hörigkeit. Der klammert sich an die Bibel, der verbessert das BGB, der wird ein Christ, der wird ein Anarchist. Am Mittag zwingt man sich, dass man nicht Sellerie frisst. Nachmittags weiht man sich noch eilig ner Idee. Am Abend sagt man, mit mir geht's nach oben. Und vor es Nacht wird, liegt man wieder droben. Hier mal wieder eine Demo auf der Via Laietana. Es ist Donnerstag, der 27. Die CGT-Gewerkschaft hat einen Protestzug gebildet. Und es sind ungefähr, würde ich mal sagen, 300-400 Leute, die protestieren. Sie ziehen in Richtung Via Laietana runter, in Richtung Meer, in Richtung Kathedrale. El sol no es toca, el tres no es venden. Und in defensa de la educación pública de calidad de la petita infancia. Gut, es geht also um die Gehälter der Lehrerinnen und Kindergärtner und Kindergärtnerinnen. Und es geht um den Abbau der öffentlichen Erziehung, des öffentlichen Bildungssystems. Schulen kriegen das Geld weggenommen, die Stadt wird einfach ärmer. Und wie gesagt, die Leute sind sehr wütend. Sie ziehen also runter. Es sind Lehrer, Lehrerinnen, Kindergärtner, Kindergärtnerinnen. Hinten ein Polizeiaufgebot von immerhin 8 Polizeieinsatzwannen, wie man das so schön sagt. Und das ist Barcelona, die Protest-City, die Stadt des Protestes. CGT, Comisión General de Trabajo, die Anarcho-Gewerkschaft. Jo! einmal stand ich vor dir, da war was in meinem Blick. Etwas in meinen Augen sagte, hey, zeig dir den Trick. Und ich zieh alle meine Joker, und du grinst mich an. Machst den Joker vollständig zu mein. Und ich bin. Ja, wunderschöne Rockballade von Wolf Mahn von seinem Album Sensible Daten aus dem Jahr 2015. Und weiter geht's mit Geschichte. Hier im Niemandsland an diesem warmen bis heißen Sommertag im Juli 2024. Niemandsland Geschichte. Es lebe der Tod. Die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges. Folge 279. Hermann Langbein, ein Brief aus dem Buch Passaremos. 26. September 1938. Endlich komme ich wieder dazu, euch zu schreiben. Aber inzwischen ist so viel geschehen, dass ich am besten statt jeder Entschuldigung gleich der Reihe nach alles erzähle, soweit ich es noch nicht vergessen habe. Ihr wisst, hier vergisst man Ekelhaftes bewundernswert geschwind und merkt sich Schönes sehr lang. Vielleicht die Ursache, dass viele Weltkriegsteilnehmer noch nicht genug vom Krieg bekommen haben. Also, am 20. beschwerte ich mich noch bei euch wegen zu großer Eintönigkeit und Ruhe. Am 21. mittags wurde meine Beschwerde berücksichtigt. Die Faschinger begannen mit einem ganz gemeinen Artilleriefeuer direkt in unsere Talmulde. Sie wollten anscheinend Zufuhrwege abschneiden, um bei der Attacke uns entscheidend schlagen zu können. Mein Refugium war ziemlich luftig gebaut und Ernst, ein 45-jähriger Saarländer, lud mich in sein viel sichereres ein. Ich ging hinüber und es war gut. Franco schickte eine Granate direkt zu mir. Da sie mich nicht fand, ärgerte sie sich anscheinend sehr und tötete augenblicklich meine Feldflasche, verwundete mein Essgeschirr, schlitzte meinen Rucksack auf und bohrte sich in diese Blockpost hinein. Sie ist aber noch so dick, dass sie nicht ganz durch konnte. Das heißt natürlich, kleine Splitter dieser Granate zerriss meinen schönen blauen HL-Sack und nagte drin die Schuhbürste bissel an. Dienstfertig riss sie auch eine Außenflasche auf und schleuderte durch das Loch gleich mein Verbandspacken heraus. Und naschen wollte sie auch. Ins Fresspackerl ging sie gleich an mehreren Stellen und die einzige noch halbvolle Marino-Konserve durchbohrte sie, aber zu hoch. Sie bekam nichts. An diesem Tag bekamen wir das Ganze noch bissel von der lustigen Seite, hatten auch nur einen leicht Verwundeten. Am 22. begannen sie um 9:30 Uhr. Die Faschinger beginnen immer später, weil sie die Uhr nicht wie wir 2 Stunden vorgerückt haben und schossen den ganzen Tag, ebenso den nächsten mit kurzen Unterbrechungen, unterstützt von Fliegerbomben. Heute habe ich gar keine rechte Lust zum Schreiben. Könnt ihr euch vorstellen, was das heißt, so 2 bis 3 Stunden lang, ununterbrochen, fast jede Minute, eine Granate ganz in der Nähe einschlagen und zerreißen hören, meistens mehrere in einer Minute? Und jede 6. bis 8. haut dir Dreck ins Refugium, den Pulvergeruch und den gelben Staub. Man hockt und fürchtet und hofft gar nicht mehr, man ist nur mehr wund und stumpf. Es war eine richtige Materialschlacht, diese 3 Tage, und sicherlich das Schlimmste, was wir bis jetzt hier mitgemacht haben. Am 22. sitze ich also wieder mit Ernst im Refugium. Er ist ehemaliger Fremdenlegionär, und er ist auch so, trinkt gern und viel, etc. Da wird er gerade zur Linienkontrolle gerufen. Schnell trinkt er noch einen tüchtigen Schluck Wein. Er wusste sich immer irgendwo einen aufzutreiben. Er riecht den Wein schon kilometerweit, wie es im Lied heißt, und sagt, jetzt kannst du mich meinetwegen erwischen, ist mir ganz wurscht, Hauptsache ich bin voll. Und ein paar Stunden später erfahre ich, dass er tot sei und der Spanier, der mit ihm kontrollieren ging, schwer verletzt. Ein scheußliches Gefühl, so überraschend anzustreifen an den Tod. Pfui. Das Feuer wurde eher stärker als schwächer. Die Linien rissen ununterbrochen und die Armen kamen mit dem Flicken in dem Kugelregen gar nicht nach. Sie schwitzen vor Angst und Hast. Ich war als Mitglied der technischen Gruppe und fußkrank nicht eingeteilt. Wie ich das hörte und sah, beschloss ich, mich freiwillig auch zur Kontrolle zu melden. Aber von dem Entschluss bis zu dem Augenblick, wo ich mir die Schuhe anzog, verging immer noch fast 1 Stunde und es war eine greulich ekelhafte Angst und Pflicht, Hoffnung auf Aufhören und ständige Gewissensbisse, dazu das nervenerschütternde Zerreißen der Granaten. Es war scheußlich. Endlich war ich soweit und meldete mich unten freiwillig. Und da war dann schon alles gut. Und ich war heilfroh, dass ich's getan hatte. Kam bei der Arbeit eigentlich kein einziges Mal in unmittelbare Gefahr und brauchte mich nicht zu genieren. Am nächsten Tag war mein Fuß durch das Schuhanziehen wieder bedeutend schlechter, recht entzündet, und ich hätte wohl keinen Dienst machen können, sagte aber nichts, sondern wartete ab, ob man mich einteilt. Sie taten's nicht. Der Tag war der furchtbarste. Das kann man gar nicht beschreiben. Immer wieder und wieder. Zu Mittag schien noch dazu die Sonne in mein Refugium. Ich hatte das von Ernst jetzt geerbt, ebenso wie seine Feldflasche, da meine hin war. Man tut das hier mit einer ganz grausamen Selbstverständlichkeit. Ich bekam richtig Kopfweh. Der Tag war kein schöner Tag. Wir hatten einige Verletzte, darunter Adi, ein kleiner, so 35-jähriger Sachse, höherer Parteifunktionär, ein korrekter, gewissenhafter Pedant. Ihm wurde ein Fuß so abgeschlagen, dass er nur mehr an bissel Fleisch hängen blieb. Er hielt sich wie ein Held, erzählte, dass er den Splitter gar nicht merkte, erst als er beim nächsten Schritt statt auf den Fuß auf den Stumpf auftrat und der Fuß nebenan knickte, brach er zusammen. Dann schleppte er sich auf allen Vieren zu uns. Er wird amputiert werden müssen. Und dabei war Adi ein passionierter Bergsteiger. Abends erfuhren wir, dass wir in der Nacht endlich abgelöst werden. Es war höchste Zeit. Wir waren alle mehr oder minder fertig. Und dann kam einer von der 2. Bataillonsgruppe runter zu uns und berichtete, dass spät am Abend noch eine Mine knapp bei ihnen oben eingeschlagen hat. Ein Spanier tot, 2 leicht verletzt. Niki ebenfalls verletzt. Er hat einen Splitter im linken Oberschenkel ganz oben, fast beim Gelenk. Aber ich hoffe, es ist nichts Bleibendes, da er mit Unterstützung noch selbst zur Sanität ging, wenn's ihm auch schwer fiel. Hoffentlich. Es war wohl der letzte Schuss, der auf die Internationalen der Transmission abgegeben wurde. In der Nacht wenig und unruhiger Schlaf, ich hatte Kopfweh. Dazu war nur Wein zu trinken da und ich hatte starken Durst. In der Nacht hörte ich zum ersten Mal von der Zurückziehung. Die letzten Zeitungen hatten wir nicht bekommen. Es hätte auch in den furchtbaren Tagen demoralisierend gewirkt. Ich träumte mich mit dir in Australien. dann Marsch auf den euch bekannten Wegen, Kamionfahrt, Mora de Ebro, unheimlich zerschossen wie Kulissenruinen, die etwas übertrieben aufgestellt sind, Ebro-Brücke und hinüber die Fahrt ins herbstliche Land. Die Spanier lebten auf am anderen Ufer, sangen, lachten, scherzten. Sie sind so schnelllebig. Ich muss immer an die Opfer der letzten Tage denken. Sie hörten »Es lebe der Tod«, die Tragödie des Spanischen Bürgerkrieges, Folge 279. Eine Niemandslandproduktion, 2024. Literaturangabe. Ich verlas einen Brief des Historikers Hermann Langbein. Er wurde 1912 in Wien geboren. Von 1931 bis 1933 arbeitete er am Deutschen Volkstheater. 1933 trat er in die KP ein. Danach wurde er wegen illegaler politischer Tätigkeit verhaftet. Im März 1938 gelang ihm die Flucht über die Schweiz und Frankreich nach Spanien. Dort wurde er Mitglied der 11. Internationalen Brigade. Nach dem Sieg Francos wurde er in den französischen Lagern Saint-Cyprien, Gurs und Le Vernay interniert. Dann wurde er an die Nazis ausgeliefert. Er kam in die Konzentrationslager Dachau, Auschwitz und Neuengamme. Er überlebte. 1945 kehrte er nach Wien zurück. Er wurde Mitglied des ZK der KPÖ. 1954 gründete er das Internationale Auschwitz-Komitee in Wien. Wegen seiner Kritik am Stalinismus wurde Hermann Langbein 1958 aus der Partei ausgeschlossen. Er schrieb bedeutende Bücher über den Frankfurter Auschwitz-Prozess, die Wirklichkeit von Auschwitz und den Widerstand. Hermann Langbein starb 1995 in Wien. Die Erzählung »Ein Brief« ist erschienen in »Passaremos«, Briefe aus dem Spanischen Bürgerkrieg, erschienen im Bund Verlag Köln 1982. No pasarán. Pasaremos. Mama schwindelt, tut sie bloß auf ihren Mund. Tante Ottilie und die Familie und sogar der kleine Hund. Und besieht man's aus der Nähe, jedes Band und jede Hehe, jeder Kuss in dem Betriebe und sogar die große Liebe. Und die ganze heutige Zeit, ja, sogar die Ehrlichkeit. Alles Schwindel, überall, wohin du guckst und wohin du spuckst. Alles ist heut ein Gesindel, jedes Girl und jeder Boy, es wird einem schlechter Mai. Es wird ein schwindlig von dem Schwindel, alles, alles, alles Schwindel, unberufen, toi, toi, toi. Kaufmann schwindelt, Käufer schwindelt mit dem höflichsten Gesicht. Man schwebt in Ängsten, nicht wert am längsten, also warum soll man nicht? Jede freundliche Verbeugung, jede feste Überzeugung, Preisabbau, solide Preise, ob zu Hause auf der Reise. Jeder Ausblick, wo es sei, selbst für den der Schwindel frei. Alles Schwindel, überall, wohin du guckst und wohin du spuckst. das ist heute ein Gesindel. Jedes Girl und jeder Boy, es wird einem schlecht dabei. Es wird einem schwindlig von dem Schwindel. Alles, alles, alles Schwindel. Unberufen, toi, toi, toi. Bürger schwindelt, Staatsmann schwindelt. Schwindel, was die Zeitung schreibt. Moral und Sitte, rechts, links und Mitte. Ehrlich ist, was übrig bleibt. Alles sucht sich zum Betrügen, na, sonst müsste ich wirklich lügen. Eins, das kann ich glatt beteuern. Könnt den Schwindelmann besteuern. Hätte der Staat nicht Sorgen mehr, dann wär er Millionär. Alles Schwindel, alles Schwindel, überall, wohin du guckst und wohin du spuckst. Alles ist heute ein Gesindel, jedes Girl und jeder Boy, es wird einem schlecht dabei. Es wird dann schwindelig von dem Schwindel, alles, alles, alles Schwindel, unberufen, toi, toi, toi. Niemandsland Musikgeschichte. Bruce Lowe, Laila Negra, Billy Moe und Roberto Blanco. Zwischen Exotismus und Rassismus. Heute so, morgen so, einmal bist du wieder froh, denn mit etwas Glück verliebst du dich aufs Neue. Müßig zu sagen, dass die jüngste deutsche Geschichte in der Schlagermusik der 1950er und 1960er Jahre explizit keine Rolle spielte. Die Erfahrungen des Zweiten Weltkriegs erschienen hier nur in Form von Heimwehmotiven, also wenn traurige Männer sich in der Ferne, das heißt übertragen, als Soldaten an der Front oder später in der Gefangenschaft nach der Liebsten daheim zurücksehnen. Wenn so etwas wie rassistische Diskriminierung zum Thema wurde, dann als eine Anklage der US-Amerikaner wegen ihrer Massenversklavung schwarzer Menschen. So gehörte zu den ersten Stücken, mit denen der spätere Cowboy-Darsteller Bruce Lowe reüssierte, das Negerwiegenlied, das im Jahr 1951 als B-Seite der Single »Leise rauscht der Mississippi« erschien. »O mein Liebchen, mein schwarzgelocktes Bübchen, nun singen wir ein Liedchen fein«, und schläfern dich ein, o mein Liebchen, mein kleines Negerbübchen. Dein Vater schafft im Baumwollfeld und plagt sich für den Herrn. O mein Liebchen, mein schwarzgelocktes Bübchen, nun singen wir ein Liedchen fein und schläfern dich Es handelte sich dabei um die Coverversion des 1897 erschienenen Stücks »My Curly-Headed Baby« von George Howard Clatsam. Der deutsche Text wurde erstmals 1933 von dem Operetten- und Operntenor Richard Tauber gesungen. Hier wird in sentimentaler Weise um Menschen getrauert, die wegen ihrer Herkunft und Hautfarbe diskriminiert und ausgebeutet wurden, aber eben nicht von der eigenen deutschen Gesellschaft, Politik und Kultur, sondern von jenen US-Amerikanern, die gegenüber den Deutschen als sogenannte Befreier oder eben auch Besatzer auftraten. Nun konnte man sich des Umstands versichern, dass es Rassismus schon immer und überall auf der Welt gab und nicht nur in Deutschland, dass, wie die gleich nach Kriegsende schon wieder in die Opferpose rückenden Kräfte der Restauration klagten, deswegen überall auf der Welt angeklagt wurde. Zugleich erschien als Opfer der hier besungenen Diskriminierung ein Negerbübchen, also ein Kind, das schon wegen seiner kindlichen Unschuld leicht Beschützerinstinkte zu wecken vermochte. Eine weitere Version des Negerwiegenlieds erschien ebenfalls im Jahr 1951. Diese wurde gesungen von Marie Nea, die unter dem Pseudonym Laila Negra auftrat. Nea war die erste dunkelhäutige Sängerin in der deutschen Popmusik. Geboren 1930 als Tochter einer Halbkreolin und eines Ghanas, wuchs sie auf Hamburg St. Pauli auf und musste als Kind zunächst Zwangsarbeit leisten. Später wurde sie in den Uferfilmen Münchhausen von 1943 und Quacks in Afrika von 1943-44 als Darstellerin afrikanischer Buschvolkmädchen engagiert. Nach dem Krieg begann sie eine Karriere als Sängerin. Ihr größter Erfolg war ein Duett mit dem jungen Peter Alexander. Die süßesten Früchte essen nur die großen Tiere. Wie in diesem Fall wurden ihr vor allem Lieder auf den Leib geschrieben, die sie als niedliches und aufgrund ihrer geringen Körpergröße kindlich scheinendes Negermädchen in Anführungsstrichen charakterisierten, darunter 12 kleine Negerlein, ein kleines Negerlein im Schnee und ein kleiner Negerjunge träumt von einer Schneeballschlacht. In letzterem hieß es, ein kleiner Negerjunge träumt von einer Schneeballschlacht und wie der Urwald aussieht, wenn es schneit. Doch hier, wo nur die Sonne lacht, gibt's keinen Wald im Winterkleid. Von seiner Mutter wünscht sich der kleine Negerjunge nur eines. Kauf mir einen Sack voll Schnee, dann machen wir eine Schneeballschlacht. Doch die Mama sagt, das geht doch nicht, und hat ihn nur ausgelacht. Oh, mein Liebchen, mein schwarzgelocktes Bübchen, nun singen wir ein Liedchen fein und schläfern dich ein. Auch die Inszenierung von Leila Negra bediente den Wunsch des nachkriegsdeutschen Publikums nach Exotismus, jedoch nicht durch einen sprachlichen Akzent. In Deutschland geboren und aufgewachsen, sang sie ihre Lieder in makellosem Hochdeutsch. Dies stand für das Publikum in reizvollem Kontrast zu ihrer fremdländischen und kindlichen Erscheinung. Es konnte sich zudem an der Vorstellung erfreuen, dass die kleinen Negerjungen im Urwald voller Sehnsucht nach Deutschland schauten, wo es den Wald im Winterkleid gibt und wo, so die letzte Strophe, 10 kleine Negerjungen eine richtige Schneeballschlacht machen könnten, wenn sie es eben nur könnten. Die Sehnsucht der Deutschen nach der Ferne wurde gewissermaßen umgedreht und man freute sich daran, dass Menschen in der Ferne sich nach Deutschland sehnten, weil es doch viel schöner ist als in ihrer Heimat. Das passte zu der Wir-sind-wieder-wer-Stimmung, die sich ab Mitte der 50er Jahre mit dem Wirtschaftswunder auszubreiten begann. Sie gipfelte in dem Erfolg des aus Trinidad stammenden schwarzen Jazzsängers Billy Moe, eigentlich Peter Miko Joachim, der ab 1958 mit Coverversionen von Schlagern der 1920er und 30er Jahre, das Fräulein Gerda, Wendy Elisabeth, erste Erfolge feierte, bis ihm schließlich 1962 mit »Ich kaufe mir lieber einen Tiroler Hut« eins der erfolgreichsten Stücke der 60er Jahre gelang. »Ich kaufe mir lieber einen Tiroler Hut, der steht mir so gut, der steht mir so gut, dann mache ich Sonntagabend Blasmusik, immer nur dasselbe Stück.« Aus Las Vegas kam ein Mann, bot mir $1000 an. Er sagt, du wärst großer Star. Doch als ich nach drüben kam, war alles gar nicht wahr. Ich kauf mir lieber einen Tiroler Hut. Der steht mir so gut, der steht mir so gut. Dann mach ich Sonntagabend Blasmusik. Immer nur dasselbe Stück. Ein farbiger Sänger, der sich nichts Schöneres vorstellen kann, als mit einem Tiroler Hut auf dem Kopf Blasmusik zu machen. Hier wurden sämtliche Fantasien eines Publikums miteinander verbunden, das glaubte, durch seine in aller Welt geschätzte und beneidete Kultur sich über die Stigmatisierung als nationalsozialistisches Tätervolk erheben zu können. Als Billy Moe die Bühne betrat, hatte sich Marie Nea, alias Leila Negra, bereits aus dem Schlagergeschäft zurückgezogen, frustriert von jenen Rollenzuweisungen, aus denen sie während ihrer ganzen Karriere nicht ausbrechen konnte. Noch im Alter von 27 Jahren, schreibt sie in ihrer Autobiografie, wollte man sie in eine bestimmte Schublade packen, und diese Schublade hieß »Du bist ein Kind und bleibst ein Kind«, denn obwohl ich älter und erwachsener wurde, musste ich immer noch mit einem dicken, großen Teddybär im Arm auf der Bühne stehen. Die rassistische Zuschreibung, der sie nicht entkommen konnte, betrachtete schwarze Menschen als prinzipiell kindlich, als unterentwickelte Menschen oder bestenfalls als Opfer, die man beschützen wollte, von denen man sich aber nicht vorstellen konnte, dass sie zu einer eigenen Souveränität kommen könnten. 1957 begann Nea eine Ausbildung als Krankenpflegerin und lebt heute, inzwischen über 90 Jahre alt, immer noch auf Hamburg St. Pauli. Ebenfalls 1957 betrat ein weiterer farbiger Schlagersänger die Bühne, einer, dessen Karriere allerdings bis in die Gegenwart dauert. Roberto Cerquera Blanco, 1937 in Tunis geboren, debütierte unter dem Namen Roberto Blanco mit einer deutschsprachigen Coverversion des Jazzstandards Georgia on My Mind von Hoagy Carmichael in den 1930er Jahren unter anderem von Louis Armstrong interpretiert. Auf der B-Seite der Single fand sich ein eigens für ihn geschriebenes Lied, komponiert und getextet von Heino Gaze, der drei Jahre später auch das schon erwähnte Stück »Calcutta liegt am Ganges« für Vico Toriani dichten sollte. Sein Lied für Roberto Blanco trug den Titel »Ob schwarz, ob weiß« und war in den 1950er Jahren, soweit ich sehe, das erste neu geschriebene Lied, das sich mit rassistischer Diskriminierung befasste. Ein Kind kam zu der Mutter und sagte zu ihr, die Kinder auf der Straße, die spielen nicht mit mir. Mein Vater wäre ein Neger und Neger und wenn schlecht, sagt Mutter, ist das gerecht. Mein Kind, du musst nicht weinen, du kannst nichts dafür. Die anderen sind nicht besser und schlechter als wir. Es geht nicht um die Farbe, mein Kind, um den Schein. Es geht um das Herz allein. Ob schwarz, ob weiß, die Menschen sind alle gleich. Ob alt, ob jung, ob arm, ob reich, ob schwarz, ob zu dramatischem Big Band Sound sang Roberto Blanco mit hörbarem Akzent, der die Vokale tief und weich ausschwingen ließ und zugleich die Konsonanten pointierte, sowie das R rollte. Ein Kind kam zu der Mutter und sagte zu ihr, die Kinder auf der Straße, die spielen nicht mit mir. Mein Vater wäre ein Neger und Neger wären schlecht. Sag Mutter, ist das gerecht? Die Mutter tröstet den Jungen und singt ihm vor. Mein Kind, du musst nicht weinen. Du kannst nichts dafür. Die anderen sind nicht besser, nur schlechter als wir. Denn so der Refrain, ob schwarz, ob weiß, die Menschen sind alle gleich. Ob alt, ob jung, ob arm, ob reich. Für Roberto Blanco sollte dies das einzige Lied bleiben, das sich mit Diskriminierung befasste. In den 1960er und 70er Jahren reüssierte er mit lustigen Stimmungsschlagern wie »Heute so, morgen so«, »Ein bisschen Spaß muss sein« oder »Der Puppenspieler von Mexiko«. In seiner Autobiografie kommt »Ob schwarz, ob weiß« nur in einer Randbemerkung vor. Und alle Versuche, in den späteren Jahren mit ihm über Rassismus zu reden, blockierte er mit der Aussage ab, er habe so etwas in Deutschland nie erlebt. »Sie hassen und lieben sich«, sind gut und schlecht, wie du und ich, wenn rot der Mond am Himmel glüht, sind schwarz und weiß das gleiche Lied. Denn schwarz und weiß sind Brüder in Freud und Leid, wie wir es sind. Wie ihr seid. Und wenn wir eines Tages am Tor oben stehen, dann wirst du schon mit eigenen Augen es sehen. Dann stehen sie alle friedlich in Reihe und Glied, dann gibt's keinen Unterschied. Hier fragt man nicht nach Rasse, nach Volk und Nation. Für das, was du getan hast, erhältst du den Lohn. Hier reichen sich dann alle wie Freunde die Hand und geht in ein neues Land. Verlass ein Kapitel aus dem Buch von Jens Balzer, Schmalz und Rebellion, der deutsche Pop und seine Sprache. Erschienen im Duden Verlag Berlin 2022. Ob arm, ob reich, denn schwarz und weiß sind Brüder in Freud und Leid, wie wir sind, wie ihr seid. of the season. The United States Army ramps up activity. The White House issued warnings to the Western forces as well as the Florida Alliance. The three-term president assures the uprising will be dealt with swiftly. Let me know if someone's trying to get up. Are you guys aware there's like a very huge civil war going on all across America? We just try to stay out with what we see on the news. It's like it's for the best. Citizens of America, the so-called Western forces of Texas and California have suffered a very grave injury at the hands of the United States military. Since Tuesday, we received airstrikes against American citizens. We're moving to DC today. We need to go down there. They shoot journalists on sight in the Capitol. Every time I survive the war zone, I'm out of the Skyway. Don't do this. But here we are. There's some kind of misunderstanding. Skyway. You're American, okay? She found a home on the way. She's still all right now. American, are you? You don't know? The Western forces will reach the White House on July 4th. Oh my God. Get in the car! Get in the car! Move, move, move! We're gonna hang back. Das Meer wiegt sich im Tanz und rauscht hin zu dem Strand, zu seinem ewigen Ziel, das Meer, um dort im Spiel hinzugleiten. Das Meer funkelt im Glanz der Nacht wie ein Diamant, spiegelt des Himmels Grund, das Meer im endlosen Strom der Gezeiten. Wie schön ist diese Nacht, die Welt ist wie ein Traum. Wir sehen all ihre Pracht vereint, schwebend im Raum. Sich im Tanz und trägt schwankend zum Land. Wieder das Boot zurück, das Meer, als wollte es ins Glück uns geleiten. Ladies and gentlemen, please be yourself a big announcement as we present to you live from 91.4 live in Barcelona, Niemann's Land, presented by your presenter for today's big host of the radio show, Deddy. Die Katastrophen und kommentierte Nachrichten im Niemandsland für die Wochen vom 15. bis zum 29. Juli 2024. Thema Rechtsnationalismus, Faschismus, Ultranationalismus. Es geht um den Wolfsgruß-Skandal während der Europameisterschaft. Die Grauen Wölfe haben die EM in Geiselhaft genommen, schreibt die Taz. Im TV war davon aber nichts zu sehen. Sind die Bilder der UEFA wichtiger als ihr Rassismuskonzept? Das fragt Herr Andreas Rüttenauer in seinem Kommentar in der Taz vom 7.7.2024. Ich zitiere: Die Grauen Wölfe haben die EM erobert. Selten ist eine politische Bewegung während eines Sportturniers derart gefeiert worden wie die türkischen Ultranationalisten. Der Wolfsgruß, ihre Erkennungsgeste, ist zur Geste dieses Fußballturniers geworden. Die Turnierausrichterin UEFA hat mit ihrer Entscheidung, den türkischen Spieler Meri Demiral zu sperren, nachdem der den Gruß auf dem Spielfeld gezeigt hatte, zwar Position bezogen. Die Instrumentalisierung der EM durch die Ultranationalisten hat sie aber nicht verhindern können. Die nahmen die UEFA-Entscheidung als willkommene Provokation dankbar an und versuchten, einen nationalen Rausch zu entflammen. Das ist ihnen durchaus gelungen. Im Berliner Olympiastadion ist seit dem Ende der Herrschaft des Nationalsozialismus nicht mehr in einem solchen Ausmaß mit nationalen Gesten dem Rassismus gehuldigt worden. Eingeschritten dagegen wurde nicht. Demiral habe die allgemeinen Verhaltensgrundsätze nicht eingehalten, die grundlegenden Regeln des guten Benehmens verletzt, Sportereignisse für Kundgebungen nicht sportlicher Art genutzt, heißt es in der Begründung für die Sperre des Spielers. Die Fans haben nichts anderes getan als Demiral. Ist dagegen wirklich nichts zu machen? Für rassistische Vorfälle in den Kurven gibt es einen Drei-Stufen-Plan. Zunächst soll der Schiedsrichter eine Durchsage im Stadion veranlassen. Bringt das nichts, soll er das Spiel für einige Minuten unterbrechen. Und bricht sich dann weiter Rassismus Bahn, ist der Spielabbruch die Ultima Ratio. Beim Spiel der Türkei gegen die Niederlande hat es nicht einmal eine Durchsage gegeben. Kein Wunder, die offizielle TV-Übertragung von der Euro hat keine Fans mit Wolfsgruß gezeigt. Das TV-Event wurde wolfsfrei gehalten. Mit einer Ansage im Stadion wäre das nicht vereinbar gewesen. Das reibungslose Durchführen des Turniers ist der UEFA am Ende eben doch wichtiger als der Kampf gegen Menschenfeindlichkeit und der Drei-Stufen-Plan. Contrabanda FM, con los motores en marcha, Niemandsland. Sí, dale, dale, Contrabanda FM, aquí estamos en un estrecho directo con todas las máquinas en marcha, Niemandsland. Einen weiteren Kommentar zu einem anderen Thema gibt es in der Jungen Welt vom heutigen 9.7. Es geht um die Stichwahlen in Frankreich. Der Kommentar ist von Hans-Georg Herrmann. Der sagt, dass von seinem Präsidenten seit 7 Jahren gesellschaftspolitisch auf Distanz zur Kaste der Staatsdiener gehaltene, von ihm offen verachtete Volk der Franzosen, hat am Sonntag nicht nur sich selbst, sondern allen gleichgesinnten Menschen in Europa ein bisschen Hoffnung gemacht. Der überall neu erwachende und anscheinend unaufhaltsam an Macht zulegende Faschismus. Nicht anders sind Bewegungen wie der Rassemblement National, RN, RN, bei genauer Betrachtung zu definieren, kann also doch gestoppt werden. Die Menschen im Nachbarland waren schon immer stolz darauf, als renitente, sich ungern in staatliche Ordnung fügende Ausnahme der, in ihren Augen, vor allem von Deutschen gesetzten gesamteuropäischen Regeln zu gelten. Macron hat das nicht bedacht, als er am 9. Juni das Parlament auflöste und offenbar annahm, die 50 Millionen Wähler würden den Rücken krumm machen und lieber ihm, dem Präsidentenkönig und dessen weisen Entscheidungen folgen, als Linksradikale an die Regierung zu wählen. Das ging erfreulicherweise anders aus, führt die Junge Welt fort. Die Verfassung schreibt Macron vor, dass er nun mindestens 1 Jahr warten muss, bis er das Parlament erneut auflösen kann. Verloren hat er die relative Regierungsmehrheit seines rechtsliberalen Wahlvereins Ensemble an die von ihm ständig als radikale Chaostruppe beschimpfte Volksfront. Verloren hat er nun wohl auch seinen politischen Einfluss auf die Bosse der französischen Wirtschaft, die sich mit der Möglichkeit einer RN-geführten Regierung längst abgefunden und sich auf die Zusammenarbeit mit dem erfahrungslosen Jordan Bardella bereits vorbereitet hatten. Dass es nun doch nicht dazu kam, regte die Finanzplätze am Montag wenig auf. Die Werte geben ein bisschen nach und die Märkte, in Anführungsstrichen, stellen sich für die nächsten 12 Monate auf eine unstabile politische Situation ein, hieß es bei der Deutschen Bank zum Beispiel. Ein französisches Paradies für Börsenhaie also, denen unstabile Verhältnisse meist sehr stabile Wettgewinne versprechen. Als brüchig könnte sich allerdings das Zusammenspiel der linken Allianz des Nouveau Front Populaire erweisen. Ob der die bisherige gemeinsame Linie wird halten können, keine Koalition mit Macrons Ensemble, gemeinsames Programm durchziehen, so heißt die Linie, wird davon abhängen, wie sich die Anführer der vier Gründungsparteien verhalten. Jean-Luc Mélenchon etwa, der sich immer noch in die erste Reihe vordrängt, obwohl ihn dort selbst die meisten eigenen Leute nicht mehr sehen wollen. Währenddessen wird es an der Ostfront immer unheimlicher und ungemütlicher. Massaker folgt auf Massaker. Mal werden Badegäste auf der Krim ermordet, dann trifft es ein Kinderkrankenhaus bei Kiew. Gipfelgrüße aus Moskau, schreibt Reinhard Lauterbach in der Jungen Welt vom 9.7. Da heißt es, vor dem Jubiläumstreffen der NATO intensiviert Russland den Raketenbeschuss ukrainischer Städte. Mindestens 20 Tote in Kiew, Kryvyi Rih und Dnipro. Einen Tag vor dem Jubiläumsgipfel der NATO in Washington hat Russland einen der heftigsten Raketenangriffe auf Ziele in der Ukraine seit Wochen geflogen. Nach ukrainischen Angaben flogen etwa 40 Raketen und Marschflugkörper verschiedener Typen Ziele in Kiew, Kryvyi Rih, Dnipro sowie dem frontnahen Kramatorsk an. Insgesamt wurden bis zum Montagnachmittag mindestens 29 Tote und mehrere Dutzend Verletzte gemeldet. Die meisten offenbar beim Beschuss des nördlichen Erzanreicherungskombinats in Kryvyi Rih, der größten Eisenerzmine Europas. In Kiew wurden unter anderem zwei Umspannstationen des Energieversorgers DTEK, ein Kinderkrankenhaus und ein Apartmentblock getroffen. Die Zahl der Opfer war Mittag noch vorläufig. Unklar blieb, ob das Krankenhaus absichtlich gewähltes Ziel war oder als sogenannter Kollateralschäden beim Abschuss von anfliegenden Raketen getroffen wurde. Das russische Verteidigungsministerium sprach von Angriffen auf Ziele der militärischen Infrastruktur. Russische Medien erwähnten starke Explosionen in der Nähe des Kiewer Innenstadtflughafens Schuljani. Das getroffene Krankenhaus liegt allerdings, nach den Angaben auf seiner Webseite, einige Kilometer vom Flughafen entfernt. Ukrainische Medien vermeiden in der Regel solche Differenzierungen und sprechen nur von Einschlägen. Das letzte Mal, dass ein ukrainischer Politiker diesen Aspekt öffentlich angesprochen hat, war im Januar 2023. Das kostete damals den Strategieberater des Präsidialamts, Oleksiy Arestowitsch, das Amt. Die Erfahrung zeigt, dass solche nach einem Abschuss unkontrollierte herabfallende Trümmer keine geringeren Schäden anrichten können als gezielte Treffer. Die ukrainische Berichterstattung stellt gerne solche Kollateralschäden an zivilen Gebäuden als eigentliches Ziel dar. Vor einigen Wochen gingen zum Beispiel Bilder von zerstörten Wohnhäusern in einer Kleinstadt bei Saporizhia ins Netz. Erst im Nachhinein stellte sich heraus, dass die Häuser nahe einer Bahnlinie standen, auf der Russland einen Munitionszug der ukrainischen Armee bombardiert hatte. Das macht den Verlust des Obdachs für die Bewohner nicht weniger schmerzlich, ändert aber die politische Einschätzung des Vorfalls. Mutmaßliche Kriegsverbrechen der ukrainischen Seite hat am Wochenende die New York Times veröffentlicht. Unter Berufung auf einen deutschen Mediziner, der damals in einer Freiwilligeneinheit namens Ausgewählte Kompanie auf ukrainischer Seite tätig war, berichtete das US-Leitmedium, wie Soldaten dieser von einem pensionierten US-Offizier geführten Einheit im August 2023 bei Avdiivka verwundete Russen, die sich ergeben und um Hilfe gerufen hätten, kurzerhand erschossen hätten. Weiter schreibt die Zeitung, der deutsche Kronzeuge habe erfolglos versucht, diese Praxis durch Meldung bei den militärischen Vorgesetzten zu beenden. Die im Telefon des Zeugen gespeicherten Chatverläufe von Angehörigen der Einheit hätten Hinweise darauf erhalten, dass Fälle wie der geschilderte in der ausgewählten Kompanie nicht unüblich gewesen seien. Als Reaktion auf die jüngsten schweren Raketenangriffe auf Ziele in der Ukraine aktivierte die NATO offenbar Flugzeuge ihrer Luftwaffen. So starteten nach Berichten von Flugverfolgungsseiten in Polen, Großbritannien und Italien Kampf-, Tank- und Überwachungsmaschinen. Ausgelöst wurde der Alarm offenbar durch den Umstand, dass die anfliegenden Raketen in westlicher Richtung unterwegs waren. Zu Zwischenfällen kam es offenbar nicht. An der Front setzten russische Einheiten ihren langsamen Vormarsch in verschiedenen Abschnitten offenbar fort. Am Wochenende räumten ukrainische Webseiten den Verlust von 2 kleinen Dörfern bei Toretsk westlich von Gorlivka sowie die Eroberung eines seit Wochen umkämpften und inzwischen weitgehend zerstörten Teils der Stadt Chassiv-Yar ein. Außerdem Geländegewinne Russlands östlich der Stadt Kupjansk im Westen Charkiw. Eine Brücke über den Fluss Oskil in derselben Gegend wurde offenbar bei einem Bombenangriff zerstört. Unterdessen haben die neuen Regierungen der Niederlande und Großbritanniens der Ukraine weitere Waffenlieferungen versprochen. Der Verteidigungsminister der Labour-Regierung, John Healey, sagte bei einem Besuch in Odessa der Ukraine, Artilleriegeschütze, 250.000 Schuss Munition, Minenräumfahrzeuge, kleine Militärboote, Raketen und weitere militärische Ausrüstung zu. Die Niederlande wollen 2 ausgemusterte Minenräumboote an die Ukraine abgeben. Unklar ist aber noch, ob die Türkei den Schiffen die Passage durch den Bosporus erlaubt. Estáis escuchando la programación de verano de Contrabanda FM. Lo que suena en este momento es Niemandsland, un programa no solo en alemán. 91.4 de la FM en Barcelona. Estem escoltant Niemandsland. Un estiu amb molt de caloret. Ganz allgemein ist die Lage folgendermaßen. Der Generalinspekteur der Bundeswehr, General Carsten Breuer, hat im Grunde zugegeben, dass die Ukraine den Krieg gegen Russland schon verloren hat. In einem Interview aus Anlass des am Dienstag beginnenden NATO-Gipfels sagte er der Süddeutschen Zeitung, Russland sei dabei, mehr Menschen und Material zu rekrutieren, als es für seinen Angriffskrieg gegen die Ukraine bräuchte. Die Zielgröße für die Personalstärke der russischen Streitkräfte betrage 1,5 Millionen Mann. Das seien mehr Soldaten als in der ganzen EU. Und auf der materiellen Seite sei Russland dazu übergegangen, beschädigte Panzer nicht mehr zu verschrotten, sondern sie nach Möglichkeit zu reparieren oder zumindest zur Ersatzteilgewinnung auszuschlachten. Auf diese Weise bekomme die russische Armee in den nächsten Jahren jährlich zwischen 1.000 und 1.500 Panzer geliefert. Das sei doppelt so viel, wie die 5 größten Armeen der NATO gemeinsam geliefert bekämen. Das deutet darauf hin, dass sich Russland gegen Ende des laufenden Jahrzehnts versucht sehen könnte, nach dem Sieg über die Ukraine direkt NATO-Staaten anzugreifen. Dass am selben Tag der scheidende NATO-Generalsekretär Jens Stoltenberg in einem dpa-Interview die westlichen Öffentlichkeiten darauf einzustimmen versuchte, dass die gegenwärtige Konfrontation sehr lange dauern könne, ist der offensive Charakter dieser russischen Maßnahmen nicht mehr ganz so naheliegend. Bleiben wir bei der Ostfront, bleiben wir beim Europa des Krieges. Verteidigungsminister ist enttäuscht über Zusatzmilliarde für Bundeswehr im Haushaltsentwurf 2025. Forscher kritisieren Kürzungen zulasten der Armen. Das demonstrative Wehklagen der Kriegsertüchtiger hält an. Am Montag hat Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius von der SPD in den Chor eingestimmt und die Nase darüber gerümpft, dass es statt der von ihm geforderten 6,7 Milliarden Euro Aufstockung im Haushaltsentwurf 2025 nur ein Plus von 1,2 Milliarden Euro für die deutschen Streitkräfte geben soll. Pistorius behauptete in Alaska, wo er der Militärübung Arctic Defender 2024 beiwohnte, dass er mit der aktuell veranschlagten Zusatzmilliarde bestimmte Dinge nicht in der Geschwindigkeit anstoßen könne, wie es Zeitenwende und Bedrohungslage erforderlich machen. Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD, Bundesfinanzminister Christian Lindner von der FDP und Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck, Bündnis 90 Die Grünen, hatten sich am Freitag auf den Etatentwurf geeinigt. Postwendend gab es Forderungen der Unionsparteien, der SPD, von Verbänden und der Bundeswehr, die eingeplante Summe von 53,2 Milliarden Euro deutlich nach oben zu schrauben. Angesichts der Bedrohungslage brauchen wir eine Verstetigung, erklärte der Generalinspekteur Carsten Breuer gegenüber der Süddeutschen Zeitung. Das 100 Milliarden Euro umfassende Sondervermögen für die Bundeswehr werde bis Ende des Jahres vertraglich komplett gebunden sein. Mit der Anschaffung neuer Waffensysteme würden außerdem die Betriebskosten steigen. Nun ja, das Verteidigungsministerium hatte zuletzt offenbar mehrere Großaufträge ausgelöst, deren Kosten erst ab dem Jahr 2028 und somit nach der nächsten Bundestagswahl fällig werden sollen, wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag mit Verweis auf Bildrecherchen berichtete. Um Aufträge wie den für Flugabwehrwaffen vom Typ Patriot zu ermöglichen, soll teils auf das Instrument der Verpflichtungsermächtigung zurückgegriffen werden, wie der Bayerische Rundfunk am Mittwoch mitteilte. Scharfe Kritik am Haushaltsentwurf insgesamt übte Armutsforscher Christoph Butterwege. Die Arbeitsmarkt- und Sozialpolitik gleiche der Echternacher Springprozession. Drei Schritte vorwärts, zwei Schritte zurück, erklärte Butterwege am Montag gegenüber Junge Welt. So werde die verlängerte Karenzzeit, in der das Vermögen und die Größe der Wohnung vom Jobcenter nicht auf den Prüfstand gestellt würden, wieder verkürzt. Die Sanktionen, die neu eingeführt werden sollten, etwa bei illegaler Schwarzarbeit oder wenn man nicht bereit ist, lange Fahrzeiten in Kauf zu nehmen, seien zum Teil Regelungen, die schärfer sind, als sie das bei Hartz IV waren. Gespart werde auf dem Rücken der Armen, während die Reichen, eine Klientel der FDP, erneut beschenkt werden, erklärte der Armutsforscher. Zwar steige das Kindergeld, aber stärker erhöht werde der steuerliche Kinderfreibetrag. Im Ergebnis bekomme etwa ein Topmanager rund 127 Euro mehr für sein Kind als eine Verkäuferin. Während die sogenannte Schuldenbremse in Kraft bleibe, werde die Kindergrundsicherung auf die lange Bank geschoben. Die verteilungspolitische Schieflage werde mit der Wachstumsinitiative für die deutsche Wirtschaft weiter verschärft. Derweil drehte SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert Beruhigungspillen für die erhitzten Gemüter. An dem Haushaltsentwurf des Kabinetts werde der Bundestag im Herbst noch kleinere und größere Änderungen vornehmen. Das sei ganz normal, sagte er der Rheinischen Post am Montag. Kühnert hoffe bis dahin auf Ruhe. Der Berliner Politikbetrieb solle sich und den Menschen im Land eine kleine Sommerpause gönnen. Viel Spaß. Wir reden halten wahr. Es brennen rein Häuser. Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten in Niemandsland. Die Barcelona-Nachrichten im heutigen Niemandsland für die Wochen vom 15. bis zum 29. Juli 2024. Beginnen wir mit einer Nachricht aus der Arbeiterklasse. Subunternehmer der Baustelle des Camp Nou des FC Barça erpressen ihre Arbeiter, jawohl. Die Subunternehmer fordern von ihren Arbeitern eine Rückzahlung des sogenannten Finiquito, des Entschädigungsbetrags, der jedem Arbeiter bei Vertragsauflösung oder Änderung vom Gesetz her zusteht. Man droht den Arbeitern mit Entlassung. Nach dem Skandal um den Lohnraub durch die vom FC Barça beauftragten Bauunternehmer und Subunternehmer haben die Behörden endlich reagiert und die Bauaufsicht sowie die Sozialversicherungsinspektion zur Baustelle geschickt. Falsche Arbeitszeitangaben, schikanöse Behandlung der Arbeiter kamen zutage. Die meisten dieser Arbeiter sind von den Subunternehmen im Ausland angeheuerte Malocher und Migranten, die hier leben. Offenbar handelt es sich hierbei um einen strafrechtlich sehr relevanten Fall von erpresserischem Lohnraub. Der Trick bzw. das Diebstahlmanöver läuft so. Dem Arbeiter, der die Baustelle wechselt und den ihm zustehenden Finiquito bekommt, wird dieser wieder weggenommen. Man zwingt ihn, den Scheck einzulösen und den Betrag in bar, jawohl, Sie hören richtig, im Lohnbüro wieder auszuhändigen. Oder der Scheck wird zwar vom Arbeiter unterschrieben, aber von der Firma im Personalbüro einbehalten. Eine zweite Variante. Dem Arbeiter Tarek, der Name ist hier fiktiv, um den Mann zu schützen, musste das Subunternehmen 4.000 Euro an einbehaltenen Löhnen zurückzahlen, nachdem die Inspekteure der Sozialversicherung das Lohnbüro durchsucht und die Betrügereien aufgedeckt hatten. Man hatte Tarek ein ganzes Jahr lang weit unter dem gesetzlichen Tariflohn bezahlt. Dann im Mai wurde Tarek sein Monatslohn verweigert mit dem Argument, er müsse zuerst die 4.000 Euro Finiquito an die Firma zurückzahlen. Die Subunternehmer waren nach der letzten Bauaufsichtsinspektion dazu verdammt worden, insgesamt 1,5 Millionen Euro an einbehaltenen Löhnen, unbezahlten Überstunden sowie an Sozialabgaben zu zahlen bzw. nachzuzahlen. Neben dem Fall Tarek, der exemplarisch für Dutzende, Jahrhunderte Fälle steht, werden auch die Putzfrauen von den Subunternehmen des Camp Nou betrogen und bestohlen. Rebecca, auch dieser Name wurde zu ihrem Schutz geändert, hat nicht einmal ihren Finiquito zu sehen bekommen. Die Frau hatte 3 Monate in einer Reinigungskolonne im Camp Nou gearbeitet, als die alten Baustrukturen abgerissen wurden. Dann wurde sie entlassen und sollte einen neuen Vertrag unterzeichnen. Auch sollte sie unterschreiben, dass sie 8 Stunden täglich arbeitet, statt der wirklich geleisteten 10 Arbeitsstunden pro Tag. Auch hier ist Rebecca kein Einzelfall. Rebecca ist alleinerziehende Mutter mit einem Kind. Sie akzeptierte am Ende einen Kündigungsvertrag, den die Firma ihr aufzwang. Ich muss arbeiten, niemand wird mir helfen. Wir müssen die Ausbeutung am Ende akzeptieren, sagt sie resigniert. Der FC Barça, mehr als ein Club. Katalanisches Labyrinth 1. Ganz andere Probleme als Rebecca und die Arbeiterklasse haben die Vertreter der katalanischen Bourgeoisie mit ihrem Abspaltungsprojekt von Spanien. Der oberste Gerichtshof Spaniens, El Tribunal Supremo, weigert sich, die von der Regierung Sanchez beschlossene Amnestiegesetzregelung auf den geflüchteten Ex-Präsidenten der Generalitat, Carles Puigdemont, anzuwenden. Der Gerichtshof urteilt, dass die unter die Amnestie fallenden Delikte den von Puigdemont begangenen Straftatbestand der Veruntreuung von Steuergeldern ausschließt. Die Lage im spanischen Staat und hier in Katalonien kommt mittlerweile einem Kartenhaus gleich, das in jedem Moment in sich zusammenzufallen droht. In Madrid hängt die Regierungsmehrheit von Sanchez von, Achtung, 7 Schunz-Abgeordneten im spanischen Parlament ab, die wiederum Puigdemont im Exil treu ergeben sind. Im katalanischen Parlament zeichnet sich nach den Wahlen im Juni noch keine realisierbare Koalitionsregierung ab. Wahlsieger waren zwar die Sozialisten, doch der Independentista-Block aus ERC, Junts und CUP, obwohl in der Minderheit, könnte jede mögliche Regierungsbildung verhindern, denn die Sozialisten können keine Rechtskoalition mit PP oder Vox eingehen. eine diabolische Blockadesituation, bei der ausgerechnet Puigdemonts Junts-Partei, obwohl Wahlverlierer, die Fäden in der Hand halten. Diabolisch. So spottet Puigdemont auch aus seinem Brüsseler Luxusexil über die spanische Justiz, die er La Toga Nostra nennt. Eine Anspielung auf die Mafia, La Cosa Nostra. Puigdemont und seine Leute leben immer noch in der großen Lüge, dass das von ihnen improvisierte Referendum über die Abspaltung Spaniens, das ungesetzlich und ohne jegliche Garantie am 1. Oktober 2017 durchgeführt und aus Steuergeldern aus dem katalanischen Regierungshaushalt durchgezogen wurde, sauber und legal gewesen sein soll. Derweil, das werden wir gleich hören, geht es seit Jahren hier in Katalonien in allen sozialen Belangen den Bach runter. Besonders Schulen, Krankenhäuser und Sozialleistungen. Estiu. Niemandsland. Radio Sommer. In Niemandsland. Nächstes Thema, Wohnhölle Barcelona. Der durchschnittliche Mietpreis für eine Wohnung in Barcelona klettert im Juli 2024 auf den neuen Höchststand von 1.193 Euro pro Monat. Das sind 106 Euro mehr als noch vor einem Jahr. Also 1,3% mehr als im Januar und 10% mehr als vor einem Jahr. Am teuersten ist das Wohnen in Sarria San Gervasio. 1.652 Euro muss man hier hinblättern. Das heißt, die muss man erstmal verdienen. Plus 14,5% teurer als 2023 in San Gervasio. Ciudad Vella liegt mit 1.129 und 7,1% zusammen mit Nobaris 829 Euro und San Andreu 934 Euro relativ unten auf der Mietpreiswucherskala. Die Zahlen stammen von Incasol, einem Organ der Generalitat, das die Zahlen aufgrund der geschlossenen Mietverträge regelmäßig erhebt. Esteu escoltant Niemandsland, un programa sobre l'actualitat global alemana i barcelonina. Des del cor de Catalunya, una salutació als oients. Und der Wetter- und Klimabericht für Juni in Barcelona. Die Durchschnittstemperaturen im Juni in Katalonien lagen bei 19,2% Celsius gegenüber 20,5% Celsius 2023 und 22,8% Celsius im Januar 2022. Experten erklären die 19,2 Grad als normal für die Jahreszeit, normal wie früher vor der Klimakrise, wie sie betonen. Auch der lang ersehnte Regen stellte sich endlich ein. 14% über dem erwarteten Niederschlagsdurchschnitt für einen Monat Juni lagen die Regenfälle in Katalonien. Willkommener Segen aus dem Himmel. Viele Stauseen füllten sich bis zu 40% oder 50% sogar ihrer Kapazitäten und die Behörden konnten Wassernotstandspläne weitgehend wieder desaktivieren. Barcelona, Wohnhölle, die in den Tod treibt. Zu Beginn des Monats ereignete sich ein erschütterndes Selbstmorddrama in einem Haus hier in Barcelona, in der Calle Navas de Tolosa. Dort stürzten sich zwei Frauen, beide Schwestern, aus dem vierten Stockwerk in den Innenhof in den Tod. Die 54 und 64 Jahre alten Frauen sollten zwangsgeräumt werden. Der Vermieter hatte bereits eine gerichtliche Verfügung rausgeschickt. Rausgeschickt, weil die Schwestern einen Mietrückstand von 9.000 Euro angehäuft hatten. Um 11 Uhr am 1. Juli sollten die Frauen die Wohnung räumen. Gespenstisch ist, dass die Frauen jeweils einen Rucksack mit Wertgegenständen auf dem Rücken trugen, als sie sich in den Tod stürzten. Zwei Tage später gab es Proteste. Demonstranten versammelten sich auf der Plaza San Jaume vor dem Rathaus und der Generalitat. Sie klagten an, es war Mord. Die Demo wurde von der PAH, der Plataforma de Afectados por la Hipoteca, organisiert. Das sind die von dem Hypothekenwucher betroffenen zwangsgeräumten Menschen hier in der Stadt. Das Motto: Es sind keine Selbstmorde, es sind Morde. Und es sind keine Einzelfälle. Vor 3 Monaten erst nahm sich Alex, der ist über 70, in einer ähnlichen Situation das Leben. Das geschah in Sabadell. Und zu Weihnachten traf es eine weitere alte Dame, die sich umbrachte. Thema Pujolismus. Die Ehefrau des Ex-Präsidenten Jordi Pujol ist am Montag, dem 8. Juli, gestorben. Tage zuvor hatte ihr Ehemann Jordi Pujol, der ist mittlerweile 94 Jahre alt, ein Festessen für seine ehemaligen Leibwächter und Polizeieskorten organisiert, das in einem 5-Sterne-Hotel in Barcelona stattfand. Circa 20 Polizisten und Leibwächter waren eingeladen. Verschiedene Mitglieder der Familie Pujol wurden im Jahr 2014 in mehreren Makroprozessen als kriminelle Vereinigung vom Gericht zu langen Haftstrafen verurteilt. Diese sauberen Herrschaften hatten Gelder veruntreut, Steuern hinterzogen und illegale Geldwäsche systematisch betrieben, dies über Jahre und Jahrzehnte. Der katalanische Pujol-Clan hatte aufgrund der politischen Position ihres Paten Jordi ein Millionenvermögen angehäuft und in Steuerparadiesen versteckt. Über den Ursprung dieses Vermögens konnte Clan-Boss Pujol keine stichhaltige Begründung liefern. Contrabanda FM 91.4, una ràdio lliure en un món poc lliure. Fun City Barcelona mit Horizont 2035. Barcelonas Bürgermeister Collboni präsentierte am Mittwoch, dem 10. Juli, den sogenannten Pacte per Ciudad Vella, den Pakt für den Altstadtbezirk Ciudad Vella, für den 228 Millionen Euro vorgesehen sind. Der Plan umfasst Maßnahmen und Investitionen für die Bereiche Personen, öffentlicher Raum, Ökonomie und Bindung. Klingt interessant. Mit großen Worten soll eine integrale Transformation, so heißt es so schön, des Ciudad Vella-Bezirks angesteuert werden. In dem Text des Plans kommt das ganze Vokabular der Stadt- und Urbanismusstrategen vor, wie soziale Entwicklung im öffentlichen Raum, wirtschaftliche Nachhaltigkeit und so weiter. Alle schönen Worte kommen davor, um gewaltige Investitionen schmackhaft zu machen. Ciudad Vella soll wieder Priorität bekommen, denn dieses Viertel sei das Herz der Stadt, so Bürgermeister Jaume Collboni. Unter anderem sollen Tourismuswohnungen bis 2035 ganz aus dem Bezirk verschwinden bzw. verboten sein. Man wolle hier auch besonders die Lebensqualität der Anwohner, Anwohnerinnen, Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen, Familien, Jugendlichen und alten Menschen fördern und verbessern. Naja, man wird sehen. Kriminalstadt Barcelona. Auch das ewige Thema Intensivtäterkriminalität kommt alljährlich zur Tourismushauptsaison im Sommer wieder auf den Plan. Die Kommission zur Bekämpfung der Intensivkriminalität des Rathauses stellt am Mittwoch ihren neuen Maßnahmeplan vor. Eine Art Roadmap. Erste Maßnahme, administrative und soziale Maßnahmen. Eine Änderung des Strafrechts, um Wiederholungs- und Intensivtäter härter bestrafen zu können. Ferner soll es eine Beschleunigung der Strafverfahren geben, um schneller aburteilen zu können. Mit diesen Schritten soll die gute Polizeiarbeit, wie es so schön heißt, belohnt werden. Also, die groteske Situation abschaffen, dass dieselben Straßenräuber 10, 20, 30 Mal verhaftet, Schläger und Diebe auch, nach wenigen Stunden auf dem Revier wieder auf freiem Fuß sind, fröhlich weitermachen und ein möglicher Prozess in 10 oder 12 Monaten anberaumt wird. Auch soll ein Mobiltelefonparagraf in Strafrecht aufgenommen werden, der den Raub eines Handys mit 1 bis 3 Jahren Haft bestraft. Zudem soll die Wiederholung von Straftaten eine besondere Erschwerung werden und strafrechtlich zu einer härteren Verurteilung führen. Barcelona, unser täglich Brot. Die Bäckereiinnung Barcelonas, El Gremi de Restauración, hat über 100 Bäckereien mit Ausschank beim Finanzamt und beim Departamento de Empresas y Trabajo des Rathauses angezeigt. Grund: Diese Läden überschritten den zulässigen Kundenraum, dort werde Alkohol ausgeschenkt, Arbeitszeiten würden nicht eingehalten und die Mehrwertsteuer werde falsch abgerechnet. Es handelt sich hier um die bekannten Billigkonkurrenzketten, die sich in der Stadt wie Pilze vermehrt haben. Barcelona, Katalonien, doofe Schüler. 44% aller Schülerinnen und Schüler der Hauptschule sind bei den letzten Mathematikprüfungen in Katalonien Anfang Juli durchgefallen. Ein beispielloser Absturz im Bildungsbereich. Auch in anderen Fächern gibt es miserable Noten. Etwa in Englisch. 51,4% der Schüler und Schülerinnen des zweiten ESO, das kommt der Hauptschule mit 13 Jahren gleich, fallen beim schriftlichen Teil der Englischsprachprüfung durch. Auch bei den Katalanischsprachkenntnissen sieht es trüber aus. 46,5% der Quarto de ESO, das wären jetzt die 15-Jährigen, haben keine hinreichenden Grundkenntnisse erreicht. Nun wird viel debattiert, woran das alles liegt und wo die Ursachen seien. Schlechte Lehrerausbildung, klagt Núria Plana, die ist von der UAB, der Universidad Autónoma de Barcelona. Das sei hier ein Grund. Überfüllte Unterrichtsräume, die werden aber nicht so gerne erwähnt. Aber auch die frühe Einführung der Tablet-Computer in den Unterricht und eine zunehmende Verbürokratisierung der Lehrpläne könnten Ursachen sein. Hinzu kommt noch die Überlastung der Lehrerschaft mit administrativen und bürokratischen Aufgaben und zusätzlichen Lernleistungskontrollen. Mit einem Wort, die Kinder werden immer doofer oder immer schneller verblödet. Wasserbus. Anwohner und Rentner probierten am vergangenen 4. Juli den brandneuen Bus Nautico aus. Es gibt zwei davon. Und zwar, bevor die Touristenmassen ihn in Beschlag nehmen werden. Es handelt sich um eine 10-minütige Bootsfahrt von der Mole Drassanas nach Levant, hier im Portbell im alten Hafen der Stadt. Zweck dieses neuen Wassergefährts ist es allerdings, die Angestellten der Copa America Regatta zu transportieren. 2,85 Euro kostet das Ticket hin und zurück, für Rentner 2,20 Euro. Billiger als die Golondrinas-Boote, diese Ausflugsbötchen, die kosten nämlich 4,50 Euro oder sogar 11,50 Euro pro Fahrt. Und die letzte Meldung betrifft die Musikstadt Barcelona. Zuerst einmal ist da Hard Rock City Barcelona zu vermelden. El Drogas war hier. Der legendäre Frontmann der Hard Rock Band Barricada gab in Santa Coloma am vergangenen 4. Juli ein Konzert im Rahmen des 8. Santa Coloma Rockfests. Eine sentimentale Hard Rock Reise zurück in die 80er. Im ersten Song En la silla eléctrica, auf dem elektrischen Stuhl, heißt es ja so schön. Wir sind Schlachtvieh für eine ausweglose Sache. Oder in einem anderen bekannten Lied, No, no, este estado policial se tiene que acabar. Nein, nein, nein, dieser Polizeistaat muss beendet werden. 40 Jahre Hardrock mit politischen Botschaften. Enrique Villarreal, El Drogas. Bleiben wir bei der Musik. Klassikstadt Barcelona ist unsere letzte Meldung hier im Sommerblock von Barcelona Nachrichten. OBC Clásica a la Platja. Das Orchester der Stadt Barcelona, Orquestra de la Ciudad de Barcelona, gab am 11. Juli im Rahmen des Festivals Klassik am Strand ein Konzert. Und zwar unten am Strand von San Sebastian in der Barceloneta. Über 30.000 Menschen kamen. Sie konnten Beethoven, Karl Orff und Wagner in einem erstklassigen Sound genießen. Starkünstler wie die Sopransängerin Serena Saenz und der Tenor Freddy de Tomaso traten auf. Der lokale Fernsehsender BTW übertrug das Konzert live. Bei ziemlich warmen 28 Grad zu vorgerückter Abendstunde. Um auch da keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, natürlich gibt es russische Propaganda, ist ja überhaupt keine Frage. Wobei, Propaganda können sie alle. Das ist kein Alleinstellungsmerkmal Moskaus. Also klar gibt es das, aber nicht jeder russische Blickwinkel ist Propaganda. Das zu behaupten, ist lediglich die bequemste Variante, sich nicht inhaltlich damit auseinandersetzen zu müssen. Fakt ist, dass in den östlichen Gebieten in der Ukraine seit 2014 Krieg herrscht, nicht erst seit 2022. Niemandsland. Un programa no només en llengua alemana. A Ràdio Contrabanda, 91.4 de la FM. Niemandsland, Kinowelt. Der Film, den ich diese Woche vorstellen möchte, heißt Born to be Wild. Ja, Sie haben richtig gehört. Geboren, um wild zu sein. Eine Band namens Steppenwolf. In Born to be Wild lässt Regisseur Oliver Schwem alte Rockstars erzählen. Auch von ihren deutschen Wurzeln. Heavy Metal Thunder. First time anybody ever heard that term, heavy metal. Zuerst hatten sie ihre Band ja The Sparrow genannt, aber als der Spatz kann man nun echt keine Rockgeschichte schreiben. Ihr Produzent schlug dann den Namen Steppenwolf vor. Steppenwolf auf Amerikanisch. Den Roman von Hermann Hesse hatte zwar keiner in der Band gelesen, aber sie nahmen den Vorschlag trotzdem an. Denn es klang gut. Vielleicht passte der Name auch, weil zwei der Bandmitglieder in Deutschland aufgewachsen waren. Genauer in Norddeutschland. John Kay als Joachim Fritz Krauledart in Hannover, Nick St. Nicholas als Klaus Karl Kassbaum in Plön. Und so beginnt Oliver Schwems Dokumentarfilm Born to be Wild. Born to be Wild is one of the best songs ever made. There's a lot of love for Steppenwolf out there. Eine Band namens Steppenwolf, dann auch mit Aufnahmen aus Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Darin erzählen Jugendfreunde der beiden späteren Rockstars davon, wie sie in den frühen 1950er Jahren zusammen in den Kriegstrümmern spielten. Auch Klaus Meine sagte ein und zwei Sätze in die Kamera. Schließlich macht der Film auch klar, Meine Scorpions sind dann doch nicht die einzigen Hannoveraner, die mit Rockmusik weltberühmt wurden. Vor allem aber erzählen Kay und St. Nicholas selbst, und das in einem Deutsch, dem man anmerkt, dass es mal ihre Muttersprache war, die sie aber halt nur noch sehr selten sprechen. Sie erinnern sich an ihre Kindheit im schlagerseligen Nachkriegsdeutschland und daran, wie sie mit ihren Familien nach Kanada auswanderten. In Toronto begannen sie dann in den frühen 1960er Jahren zusammen zu spielen. Blues zunächst. John Kay war schon damals ein Sänger mit rebellischer Attitüde und einer dazu passenden tiefen, immer etwas aggressiv klingenden Stimme. Bassist St. Nicholas blieb dagegen eher im Hintergrund. Beide zogen nach Los Angeles, trennten sich und spielten wieder zusammen. Eine harte Anti-Hippie-Musik, was Steppenwolf nicht zuletzt zur Lieblingsband der Hells Angels machte. Now let me see you, baby. They knew where the groove was coming from. Though they had quite a few hits, they still seemed like an underground band to me. They looked dirty. Sie stürzen sich in den kalifornischen Lebensstil, der so gern mit Sex, Drugs und Rock'n'Roll umschrieben wird. Vom Zeitzeugen Alice Cooper selbst, ein einflussreicher Rocker, witzig umgemünzt zu Ferraris, Blondes and Switchblades, also etwa Sportwagen, Blondinen und Rasierklingen. John Kays ach so düsterer Aura hat indes ganz einfach medizinische Gründe. Von Kindheit an litt er unter einer Sehbehinderung und hatte sehr lichtempfindliche Augen, sodass er fast immer eine Sonnenbrille mit besonders dunklen Gläsern tragen musste. Er war zudem noch farbenblind und als Peter Fonda der Band den Film Easy Rider vorführte, um an die Rechte für ihren Song Born to be Wild zu kommen, fragte Kay ihn nach der Vorführung, ob der Film in Farbe sei. Los Angeles at that time, it was prostitutes and serial killers. They represented that. I mean, that's where the hard rock came from. And all of a sudden, it was, whoa. You know I smoked a lot of grass. Oh, Lord, I popped a lot of pills. My mom, she comes from a family where men, if they're going to play musical instruments, they're not going to end up in a band. My mother noticed that when the sun was in my face, I would start to cry. I'm legally blind. Los Angeles zu der Zeit, das waren Prostituierte und Serienkiller. Und das ist, wo der Hardrock eigentlich herkommt. Der Hardrock repräsentierte das. Als ich ein Kind war, merkte meine Mutter, als die Sonne mir ins Gesicht schien, dass ich zu weinen begann. Ich war so gut wie blind, sagt John Kay in der Dokumentation. Der Easy Rider-Film machte den Song, die dritte Steppenwolf-Single, dann zum Welthit. Von diesem Erfolg zehrte die Band bis in die 2000er Jahre, als die inzwischen zerstrittenen Bandmitglieder in Gestalt einer ganzen Reihe konkurrierender Nachfolgebands auf Tournee gingen. Der deutsche Filmemacher Schwem erzählt sehr detailreich vom Aufstieg und Fall der Band und hat zu jedem aufgeblätterten Aspekt der Geschichte teils prominente Zeitzeugen befragen können. Neben Klaus Meine und Peter Fonda treten auch der erwähnte Alice Cooper, Jello Biafra, ehemals Sänger der Punkband Dead Kennedys, der Bluesmusiker Taj Mahal, Filmregisseur Cameron Crowe und andere in kurzen, pointiert montierten Interviewpassagen auf. Vor allem erzählen aber Kay und St. Nicholas selbst ihre Lebensgeschichten. Und wenn es da, wohl kaum vermeidlich, zu Widersprüchen in der Erinnerung kommt, machen die diesen Film nur interessanter. Badass. So I took LSD and to this day I'm not 100% sure if I'm just dreaming all this. Schwem hat sorgfältig recherchiert und unter anderem Mars Bonfire aufgetrieben, Komponist von Born to be Wild. Ob der noch die Rechte daran hat und wie viel Geld er so bis heute an den Tantiemen verdiente, bekam er leider nicht aus ihm heraus. Aber in einer fast schon hinterhältig montierten Sequenz zeigt er, wie luxuriös diese alten weißen Männer heute in ihren riesigen Villen leben, dank Born to be Wild. Als Regisseur, Drehbuchautor und Produzent hat Schwem eine gute Nase für kuriose Geschichten und er versteht es, sie unterhaltsam in Filme umzusetzen. Porträtiert hat er so etwa den westdeutschen Winnetou, Pierre Brice, Arno Schmidt und Milli Vanilli mit den Filmen German Grusel über die Edgar Wallace-Filme und Cinema Perverso über die Bahnhofskinos, warf er liebevolle Blicke auf gern auch mal abseitige deutsche Populärkultur und mit Fly Rocket Fly erzählte er 2017 die unglaubliche, aber wahre Geschichte des deutschen Raketenbauers Lutz Kaiser. Do you know why we didn't play Woodstock? Mit Magic Carpet hatten Steppenwolf noch einen zweiten Welthit. Aber die meisten ihrer Songs sind heute so gut wie vergessen. Ein Dutzend ist im Film zu hören. Wohl auch, um zu zeigen, dass die Band gerade kein One-Hit-Wonder war. Kernstück, klar, ist Born to be Wild. Und dabei gelingt es Schwem, den Song immer wieder anders zu präsentieren. So etwa in der ersten Demo-Version, die lange als verschollen galt und die auch Kay selbst seit langer Zeit zum ersten Mal wieder hört. Für den Abspann hat Schwem Instagram-Posts zusammengeschnitten. Laien bei der Interpretation in zum Teil sehr abenteuerlichen Versionen, wie um zu zeigen, wie ansteckend der Schrei Born to be Wild auch heute noch ist. Also, Born to be Wild, eine Band namens Steppenwolf, Regie Oliver Schwem, eine Co-Produktion zwischen Deutschland und Kanada 2024, der Film dauert 97 Minuten. Es gibt eine Kinotour mit Oliver Schwem und Nick St. Nicholas im Norden, Bremerhaven, in Hamburg, beide Termine im Juli, die sind jetzt gerade gewesen, dann in Hamburg, Altena, am 8. Juli und am 9. Juli, das ist auch schon vorbei, gab es im Open-Air-Kino Altona eine weitere Vorführung. Und das war es im heutigen Niemandsland, liebe Freundinnen und Freunde, Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich fürs Zuhören. Ich hoffe, der Sommer ist nicht allzu heiß, auch nicht allzu verregnet. Er ist schön, frisch, warm und trotzdem kühl. Alles Gute. Tschüss. Hello to everybody out there. You're listening to Niemann's Land. 91.4 FM Contrabanda, Barcelona. A free voice in a world of little freedom. Presentamos el libro Contrabanda FM, una radio libre en un mundo poco libre. Escrito por Debbie Niemansland. El libro narra los 33 años de historia de nuestra radio libre. Aparecen los programas y los protagonistas con sus historias y sus lugares en Barcelona. El libro muestra Contrabanda FM en un contexto histórico amplio de la radio en general, de Barcelona en concreto y de los movimientos sociales y políticos que conforman una ciudad y una radio viva. Contrabanda FM, el libro. Contrabanda, lo que escuchas, lo que lees, lo que somos. Das Licht gefühlt, doch das macht nichts, denn sie merken es nicht mal und da spürt man da auch nichts. Keine Fragen werden zu viel gestellt, ihr Schicksal bleibt dahingestellt. Bös verarscht werden sie weiterleben, denn wer nicht hinschaut, wird auch niemals etwas erfahren, auf dem sie schleichen lässt. Und die Wörter, die sie hören, sind ihnen fremd. Das Volk ist blind und Scheuklappen ins Gesicht und sie tanzen weiter. Große Lügen werden klein geschrieben, die Blinden angetrieben, die Restlichen zerstreut. Alle sehen immer nur das, was sie sehen sollen. Alle hören genau das, was sie hören wollen. Sie sind die Opfer, die es nicht mal wissen. Ewig beschissen, das Volk ist blind und tot. Un saludo para los oyentes de Niemandsland. Gracias, nos vemos. Gracias y hasta pronto.